gestern der neue englische Ministerpräsident Winston Churchill. In London vor das Unterhaus trat, um dem Parlament das Programm seiner Regierung vorzulegen. Da gipfelte seine Rede in dem Satz, er habe dem englischen Volke nichts anderes zu bieten als Schweiß und Blut und Tränen, denn viele Monate des Leidens und des Kampfes stünden Englands bevor. Herr Churchill wird diesen Satz gemeint haben als den heroischen Appell einer Regierung, die keine falschen Hoffnungen erwecken möchte, den Appell an das Volk, von dem sie nur Opfer verlangen kann. In Wirklichkeit aber ist dieser Satz viel mehr als ein Appell, denn er enthält die erste wirklich bedeutsame Wahrheit und Selbsterkenntnis Churchills über sein eigenes Leben und Wirken. Seit seiner politisch-publizistischen Tätigkeit im Burenkrieg, seit seiner Tätigkeit als erster Lord der Admiralität und als Vater des Gallipoli-Unternehmens im Weltkrieg, sowie seit seiner jahrelang systematisch betriebenen hetzerischen Aufforderung zum Krieg gegen Deutschland, hat Winston Churchill niemandem auf der Welt je etwas anderes zu bieten gehabt als Schweiß und Blut und Tränen. Aber wie kommt es, dass dieser Mann, der diese drei Dinge ein Leben lang mit gleichbleibendem Lächeln schuf und dann betrachtete, nun auf einmal in der Rolle des tragischen Helden von diesen drei Dingen spricht? Was hat diesen Wechsel nicht in der Sache, wohl aber im Gefühl und in der Tonart hervorgerufen? Es ist der Umstand, dass er bisher Schweiß, Blut und Tränen nur anderen Völkern beschied oder den Söhnen weit entfernter britischer Dominien wie den Neuseeländern und Australiern bei Gallipoli, dass aber nun zum ersten Male die einzige Leistung seines Lebens über sein eigenes Volk, über Altengland kommt. Und dass ein anderer vorbereitete und erstrebte und in dem gerade er mit Chamberlain zusammen das englische Volk nur hineinschwindeln konnte, indem er immer wieder betonte, es würde ohne große eigene Opfer und Anstrengungen möglich sein, dem Gegner, dem neuen Deutschland, Schweiß, Blut und Tränen zu bereiten. Welch eine Wahrheit also liegt in diesem Selbstbekenntnis, das Churchill vor dem Unterhaus wirklich dahin formulierte, dass er England nichts anderes zu bieten habe als Blut, Tränen und Schweiß. Was auf ihn zutrifft, gilt fast ausnahmslos auch für seine anderen Ministerkollegen der neuen englischen Regierung, in der sich die gewerbsmäßigen Kriegsmacher alle zusammengefunden haben. Da ist Duff Cooper, der sich auf seiner missglückten Agitationsreise nach den Vereinigten Staaten die Qualifikation für den Posten eines englischen Innenministers verdarb. Da ist Eden, einer der Hauptrufer aus der Zeit der Kriegsvorbereitung Englands, und natürlich auch der gescheiterte Herr Chamberlain, der nicht mehr als moralisches Feigenblatt der Kriegshetzer zu verwenden war, seitdem auch eher Ausbrüche eines wahrhaft alttestamentarischen Zornes und Hasses gegen das neue Deutschland erlitten hatte. Das alles ist die Folge der Tatsache, dass dort in fernen Kriegsschauplätzen Polen und Skandinavien den Engländern zuvorkam, sondern auch in Belgien und Holland, durch die man zunächst den Blockadering gegen Deutschland ziehen wollte, um nun durch beide Länder hindurch den Vorstoß in das Herz des westdeutschen Industriegebiets zu machen. Jetzt wird der Krieg nicht mehr, wie die Belgrader Politiker das ausdrückt, irgendwo fern von England in Europa geführt, sondern er tobt vor den Toren Englands und es ist nicht mehr, wie das gleiche Blatt Lord Halifax zitiert, ein beinahe metaphysischer Kampf zwischen Gut und Böse, sondern der Krieg schlechthin. Es ist so, als ob die Engländer überhaupt vergessen hätten, dass am 3. September des vorigen Jahres Herr Chamberlain Ihr eigener Ministerpräsident in Ihrem Namen Deutschland den Krieg erklärte und die Vernichtung ansagte. Sie tun so, die Herren in London, als ob Deutschland am vorigen Freitag den Krieg erfunden hätte. Und mit der wehleidigen Wut des Heuchlers wetterte der Londoner Rundfunk gestern: Jawohl, es werde ein Engel vom Himmel mit einer Kette und einer Geißel kommen und werde den Drachen der Finsternis, diese Schlange, diesen Teufel und Satan in Ketten legen, damit sind wir gemeint, und ihn in den Abgrund stürzen, in den er verbannt werden solle, bis 1000 Jahre vorbei sind. Im Oberhaus erklärte gestern Lord Snell, England hasse ja das deutsche Volk nicht. Und es wünsche ihm auch seine natürliche und richtige Entwicklung nicht vorzuenthalten. Aber man wolle die Herrschsucht der Deutschen nicht ertragen und die Brutalität ihrer gegenwärtigen Regierung. Ja, ist denn plötzlich alles nicht mehr wahr, was die verantwortlichsten Männer Englands über ihre Kriegsziele sagten? Will man plötzlich leugnen, dass man das deutsche Volk und das deutsche Reich zu vernichten wünschte? Ist die Tatsache der Blockade gegen Deutschland vielleicht gar ein Irrtum? Ist die Kriegserklärung vom 3. September ein Missverständnis? Ist das Versprechen, man wolle das deutsche Volk erneut auf viele Staaten verteilen und ihm eine Steigerung des Versailler Diktats, ein Oberversailles auferlegen, vielleicht ein Hörfehler? Waren wir Deutschen etwa herrschsüchtig, die wir nichts wollten, als unser Land in Ordnung zu bringen? Oder waren es die Engländer, die an einem Drittel der Welt immer noch nicht genug hatten? War die Brutalität unserer gegenwärtigen Regierung für England unerträglich, für England, dessen Staatsform uns Deutschen völlig gleichgültig war? Oder trägt nicht vielmehr die Brutalität der englischen Regierung an diesem Kriege die Schuld? Der englischen Regierung, die es nicht dulden wollte, dass wir nach unserer Fasson selig wurden? Wer hat denn eigentlich rachsüchtig den Schrei ausgestoßen? Er wünsche sich die Stunde herbei, da die Deutschen Schlange stünden vor einer französischen und einer englischen Feldküche und um einen Schlag Essen bettelten? Wer vor allem hat es denn gewagt, die nach der Beendigung des polnischen Feldzugs ausgestreckte Friedenshand des Führers auszuschlagen, ach was sage ich, in sie zu spucken mit dem Argument, dieses Friedensangebot entstamme ja nicht dem Wunsche nach Frieden, sondern der Angst? Glaubten denn die Leute, die das alles taten, die Churchill, Chamberlain, Eden, Duff Cooper und ihre französischen Gefolgsmänner, dass sie mit Glaseehandschuhen, Regenschirm, Gebetbuch und Zylinder im Hintergrunde als feine Leute stehen könnten, während ihre Beauftragten in aller Welt ein 80 Millionen Volk erwürgten? Glaubten sie denn, dass der Krieg weitergehen könnte, allein mit dem weiteren Wirksamwerden ihrer wirtschaftlichen Erdrosselungsmaßnahmen bei einer gleichzeitig dahin plätschernden, vielleicht ganz munteren, aber doch keineswegs entscheidenden Polemik? Glaubten Sie, dass der von Ihnen entfesselte Krieg auf die Ein- und Ausfuhrstatistiken und auf die Äther- und Rundfunkwellen beschränkt bliebe, solange bis ein paar Hilfsvölker den militärischen Vorstoß nach Deutschland hinein machen konnten, um es zu erledigen? Die italienische Presse hat die Situation ganz richtig erkannt, wenn zum Beispiel der Corriere della Sera die englische Regierungskrise mit dem Vergleich abtut, es sei doch im Wesentlichen ein Karussell der gleichen Männer. Und der Fevere, der sich die warmen Begrüßungsworte der englisch-französischen Presse für die sogenannten neuen Alliierten Belgien, Holland und Luxemburg vornimmt, der urteilt hart, aber gerecht. Die Zeitungen in Paris und London gebärdeten sich, als ob es sich um Einladungen zur Hochzeit handle und nicht um dem Tode geweihte Opfer. Die Hilfe, die die Aggressoren den drei kleinen Staaten zuteil werden ließen, sei der schlimmste Betrug, den man sich vorstellen könne. Es sei die Hilfe zu sterben.